bereitet zu spät durch Nacht und Wind. Es ist der Ryman auf seinem Pint. Ruhig, was kommt von draußen rein? Das wird wohl der Ryman sein. Einmal hin, einmal her. Blödsinn rappen ist nicht schwer. Raus bin ich noch lange nicht. Ich hau dir auf die Backen, Bitch. Jetzt fragst du dich, was denn ist? Doch an und für sich hab ich nur Spaß bei Arsch weit weg von dem Rest. Der Rest ist nur Dreck. Mein Rap ist der Best, also leck mich doch fett. Ich rap, bis du checkst, dass deiner nichts wert ist. Komm schon, sei ehrlich, wie viel Prozent der Geschichten sind wahr? Ich schätze, etwa nur 5 maximal. Du machst 5 Tracks am Tag und danach gehst du für die Texte bezahlen. Hässlicher Knabe mit ne Biber in der Tasche. Ich boxe in den Bart und Explosion an der Flasche. Mein Cocktail ist hart und zerfickt dich zu Asche. Der spickt dich zu stark, weil du nix blickst, du Affe. Bitch, step an die Latte, ich spritze in die Mappe. Es folgt Hit nach Hit auf dieser Platte. Okay, dieses Stück ist Kinderkacke, doch für dich schon viel zu hoch. Also halt die Klappe, bereite zu spät durch Nacht und Wind. Es ist der Ryman auf seinem Pint. Ruhig, was kommt von draußen rein? Das wird wohl der Ryman sein. Einmal hin, einmal her. Blödsinn rappen ist nicht schwer. Raus bin ich noch lange nicht. Ich hau dir auf die Backen, Bitch.